ganze Flotte von der Spree legt wieder ab und sticht im See. So eine Rundfahrt ist ein Genuss. Ne Flotte Weiße gibt es auch, sogar nach Alt-Berliner Brauch. Mit einem Schuss. Der Berliner hat ein Herz für seine Spree, für den kleinen und den großen Mügelsee. Für jedes Wässerchen, das seine Stadt umgibt, der Berliner ist in seine Spree verliebt. Der ganze Kahn liegt etwas schief, weil ein paar Mädchen attraktiv in schöne Weiden am Ufer stehen. Dem Kapitän tut's furchtbar leid, doch er hat wirklich keine Zeit, um beizudrehen. Der Berliner hat ein Herz für seine Spree, für den kleinen und den großen Mügelsee. Für jedes Wässerchen, das seine Stadt umgibt, der Berliner ist in seine Spree verliebt. Und auf der Höhe Mügelturm ergreift das Schiff ein Ministurm. Wer's nicht gewöhnt ist, wird etwas blass. Doch ist Neu-Helgoland ganz nah, sind wieder alle Dicke da. So schnell geht das. Der Berliner hat ein Herz für seine Spree, für den kleinen und den großen Mügelsee. Für jedes Wässerchen, das seine Stadt umgibt, der Berliner ist in seine Spree verliebt. Wie schnell an Bord die Zeit vergeht, bald wird auf Heimatkurs gedreht und Rauchfangswerde, das ist Kap Horn. Wenn dann Grünau vorüberzieht, spielt die Kapelle jedes Lied nochmal von vorn. Der Berliner hat ein Herz für seine Spree, für den kleinen und den großen Mügelsee. Für jedes Wässerchen, das seine Stadt umgibt, der Berliner.